Kaninchens, das weinet im Garten, im Garten, da schlummert ihr Kind. In ihren dunklen Locken, da witzert Abendkind. Sie war so trüb, so traurig, sie war so geisterblau, das zogen dunkle Wolken. Sind stolz daher. Es fallen Tropfen nieder, es fallen Tropfen schwer. Bekommt Mariechens Wange die heiße Träne in ihre Arme umfangen, hält sie ihr schlummerndes Kind. Mariechens Wange, die weiße Träne rinnt, in ihre Arme umfangen, hält sie ihr schlummerndes Kind. Da öffnet die Augen und lacht. Mariechen trüb von Freude an ihre Brust und sprach: Mein Kind, wir wollen leben, wir beiden, du und ich. Dein Vater sei alles vergeben. Wir wollen leben, wir beiden, du und ich. Dein Vater sei alles vergeben, wie glücklich machst du mich. Der Vater lebt herrlich in Freuden, Gott möcht ihm wohl ergehen. Er weiß,